Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 3. Oktober 1788. Ich bin wieder einmal mit einer Aktenarbeit aus der Kommerziendeputation fertig, die mich Zeit genug gekostet hat und nichts weniger als lohnend ist. Eigentlich sind's Extrakte, die ein Sekretär machen sollte. Mein Kollege S. trug mir an, einen Teil derselben zu übernehmen, um mir dadurch einen Anspruch zu einer künftigen vakanten Besoldung zu verschaffen. Ich ließ mich bereden, ungeachtet ich hoffentlich nicht in den Fall kommen werde, bei einer solchen Vakanz mich melden zu müssen. Heimann mag immer Eiern überleben. Ich will lieber ein paar tausend Taler von meinem Vermögen zusetzen, als mich um eine Stelle bewerben, die man mir hoch anrechnet und für die ich mich nicht interessieren kann. Wurmb und Färber sind die einzigen Räte in der Kommerziendeputation. Wir anderen sind nichts als Sekretärs. Im Konsistorium geht's jetzt nicht besser. Der Präsident will alles allein machen. Dabei haben wir freilich keine hohe Idee von unserer Wichtigkeit, aber wir haben doch weniger zu tun. Meine Reste sind größtenteils aufgearbeitet, also jetzt oder nie Schriftsteller. Ich fühle mich wieder völlig gesund und bei der Methode, meine alten Papiere zu benutzen, habe ich eine interessante Beschäftigung und gewinne brauchbare Materialien. Wir haben eine Einrichtung im Logis getroffen, dass ich in meiner Stube weniger gestört bin. Es liegt also nicht an äußeren Umständen, wenn dieser Winter nicht fruchtbar für die Nachwelt wird. Noch immer habe ich weder die Niederlande noch ein neues Stück Thalia gesehen, wohl aber endlich die Rezension von Carlos in der Literaturzeitung. Sie ist von einem Manne von Kopf und er hat, deucht mich, in vielen Dingen recht. Desto elender ist ein Geschwätz darüber in dem kritischen Journale, das bei Göschen herauskommt. Was für ein Sünder mag die einmal zusammengetrommelt haben? Dücks Bibliothek der schönen Wissenschaften ist ein klassisches Buch dagegen, wenigstens im Stil. Hast du mir etwa von einem Herrn von Labes erzählt, der mit Leuchenring eine Reise gemacht hat? Ich entsinne mich, von ihm gehört zu haben, aber nicht von wem. Er war vor kurzem hier und ich habe seine Bekanntschaft gemacht. Es ist ein artiger Mann von Einsichten und Geschmack und dabei nichts weniger als anmaßend nach preußischer Weise. Den Koadjutor erwartet man in einigen Tagen hier. Ich werde ihn aber deswegen kaum zu sehen und gewiss nicht zu sprechen bekommen. An dem preußischen Gesandten habe ich eine Bekanntschaft gemacht, die in der Zukunft in solchen Fällen nützlich sein kann. Du schreibst nichts von Beit und die Messe ist da. Suche immer nur etwas zu bezahlen. Die Winterprolongationen sind teuer, weil er jetzt nur bis Neujahr prolongiert. Lebe wohl. Viele Grüße von M. und D. Körner.